Der alte Mann lag reglos in seinem Bett, seine Augen starrten offen in das Dunkel. Neben ihm ging unbesorgt und satt der Atem seiner Frau. Erster Gedanke war, sie wachzurütteln, die schreckhafte Entdeckung zu berichten, sich das Herz auszuschreien, auszutoben. Aber wie das Aussprechen, laut in Worten, das Entsetzliche? Nein, nie. Nie käme ihm dies Wort über die Lippe. Aber was tun? Was tun? Er versuchte nachzudenken, doch die Gedanken taumelten wie Fledermäuse blind durcheinander. Es war ja so ungeheuerlich. Erna, das zarte, wohlgezogene Kind mit den schmeichelnden Augen. Wann? Wann hatte er sie noch über dem Schulbuch lesend gefunden, mit dem kleinen rosigen Finger die schweren Schriftzeichen mühsam nachziehend? Wann sie nur in ihrem blassblauen Kleidchen von der Schule zum Zuckerbäcker geführt, den Kinderkuss gefühlt von dem noch bezuckerten Mund? War das nicht gestern gewesen? Nein, das lag Jahre zurück. Aber wie kindlich hatte sie ihn gestern, ja wirklich gestern noch angebettelt, er möge ihr den blau-goldenen Sweater kaufen, der in der Auslage sich so bunt vordrängte. »Papachen, bitte, bitte!« Mit gefalteten Händen und dem Lachen, dem selbstgewiss Frohen, dem er nie widerstehen konnte. »Und jetzt?« Jetzt schlich sie 10 Zoll von seiner Tür nachts hinaus in das Bett eines fremden Mannes und wälzte sich dort gierig und nackt. Mein Gott! Mein Gott! Er stöhnte unwillkürlich auf, der alte Mann. Diese Schande! Diese Schande! Mein Kind! Mein zartes, behütetes Kind mit irgendeinem Mann. Mit wem? Wer kann es nur sein? Wir sind doch erst 3 Tage hier in Gardone und sie hat keinen von den geschniegelten Laffen vorher gekannt, nicht diesen schmalköpfigen Conte Ubaldi, nicht den italienischen Offizier und diesen Mecklenburger Herrenreiter. Erst beim Tanzen am 2. Tage sind sie bekannt geworden und schon soll sie einer? Nein. Das kann nicht der erste gewesen sein. Nein, das muss schon früher begonnen haben. Zu Hause. Und ich weiß nichts. Ich ahne nichts. Ich Narr. Ich geschlagener Narr. Aber was weiß ich denn überhaupt von Ihnen? Den ganzen Tag schufte ich für Sie, sitze 14 Stunden im Kontor, genauso wie früher mit dem Musterkoffer auf der Bahn, nur um Geld für Sie zu schaffen. Geld. Geld. Damit sie schöne Kleider haben und reich werden. Und abends, wenn ich heimkomme, müde, zerschlagen, da sind sie fort. Im Theater, auf Bällen, in Gesellschaft. Was weiß ich denn von ihnen, was sie treiben den ganzen Tag? Nur das weiß ich jetzt, dass mein Kind nachts mit ihrem jungen, reinen Leib zu den Männern geht, wie eine von der Straße. Oh, diese Schande. Der alte Mann stöhnte immer wieder auf. Jeder neue Gedanke riss die Wunde tiefer. Ihm war, als läge sein Gehirn blutig offen und als wühlten rote Maden darin.